morning, people. Guten Morgen, Leute. Dr. Fritz Kunkel. Dr. Fritz Künkel. He was an incredible Er guy. War ein unglaublicher Mann. I like psychology. Ich mag Psychologie. I mean, I know there's a lot of garbage, but I think there's a lot of important stuff for us to learn. Ich weiß natürlich, dass es da viel Müll gibt, aber es gibt da auch sehr Wichtiges für uns zu lernen. Fritz Kunkel, he was German and also American. Also Dr. Fritz Künkel war Deutscher und auch Amerikaner. He was born in Brandenburg. Und er wurde in Brandenburg geboren. And he first started to be a doctor. Und er war zuerst Arzt. And in the First World War, he had to work as a surgeon on the battlefield. Und dann im Ersten Weltkrieg musste er auf dem Schlachtfeld als Chirurg arbeiten. And then he studied psychiatry. Danach studierte er Psychiatrie. And then he became a very great German psychiatrist. Er wurde ein großartiger deutscher Psychiater. And he learned a lot from three psychologists, which are Freud, Adler and Jung. Und er hatte vieles von den drei Psychologen Freud, Adler und Jung gelernt. So here's what happened. Und dann ist Folgendes geschehen. He combined the things he learned in psychology with social sociology. Er hat alles, was er in der Psychologie gelernt hat, mit Soziologie verbunden. Not socialism, sociology. Also nicht Sozialismus, sondern Soziologie. He put it together with Christianity. Und er hat es dann auch mit Christentum verbunden. He was the founder of something that he called the We Psychology. Er ist der Gründer der besagten Wir-Psychologie. Of course, he died a long, long time ago. Und natürlich ist er vor langer Zeit gestorben. Aber er war also eine richtige Autorität. Und er sagte Folgendes. He said, every single problem that man has, jedes einzelne Problem eines Menschen can be traced back directly to man's egocentricity. Kann direkt zum Egozentrik jedes Menschen zurückverfolgt werden. Thank you, denk mal darüber nach. You know, that's actually what the Bible teaches. Das ist genau das, was uns die Bibel lehrt. The Bible teaches us that the greatest problem that I and you had was I and you. Die Bibel sagt uns, dass das größte Problem, das ich und du hatten, das ich und du war. Und ich muss das so sagen. Wir glauben, dass Jesus gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und das ist ja teilweise wahr, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. I tell you why it's not the whole und ich kann euch sagen, warum das nicht die ganze Wahrheit ist. Wenn wir davon sprechen, dass Jesus gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien, usually think that sin is stealing, lying, sexual, wrong sexual relationship and all this kind of so denken wir normalerweise, dass Sünde stehlen, lügen, falsche sexuelle Beziehungen und diese Art von Dingen ist. Und das aber in Wirklichkeit ist nur ein Teil der Wahrheit. But again, as we talk about fruit and root, aber noch einmal, wenn wir von Frucht und Wurzel reden, this terrible thing, like lying, stealing, cheating, are fruits, they are not the real root. Jede dieser schlimmen Sachen wie Lügen, Stehlen und Betrügen sind Früchte und nicht die tatsächlichen Wurzeln. Why did Jesus actually come and deliver us and what from did he deliver? Also warum ist Jesus tatsächlich gekommen und befreite uns und wovon hat er uns befreit? I think in all of the prophets the one who paints the best picture of the crucifixion is Isaiah 53. Wisst ihr, ich glaube von allen Propheten der Bibel ist Jesaja 53 derjenige, der die Kreuzigung am besten darstellte. But how Jesus died and why he died and what for? Hier geht es darum, wie Jesus starb, warum er starb und wofür er starb. It says in verse 6 that the Lord has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all. Im Vers 6 steht, dass der Herr die Gräueltaten unserer Seele auf ihn, Jesus, legte. Here is what the word iniquity means according to the original Hebrew. Und das Wort Ungerechtigkeit oder Gräueltat bedeutet im ursprünglichen Hebräischen Folgendes. Look how shocking this is. Schau mal, wie schockierend das ist. It means perversity. Es bedeutet Perversität. So, it means sin. Es meint Sünde. It also means moral evil. Und auch unsittliche Moral. So think about it. Also denk mal darüber nach. Jesus died to deliver you from moral evil, from sin, from iniquity. Jesus starb, um dich von unsittlicher Moral, Sünde und Ungerechtigkeit zu befreien. The Father put all this iniquity upon Jesus on the cross. Der Vater legte diese gesamte Ungerechtigkeiten und Gräueltaten am Kreuz auf Jesus. Of the iniquity of man. Und was ist das Zentrum dieser Gräueltaten der Menschheit? Verse 6, in the same verse, it gives us a clear description. Schau dir Vers 6 an, da erhalten wir eine klare Beschreibung. And we have turned everyone to his way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Wir wandten uns aber jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Do you know what your greatest sin was? Weißt du, was deine größte Sünde war? That you have lived for yourself. Dass du für dich selbst gelebt hast. Wow. This is the greatest iniquity of humanity. Das ist die größte Sünde der Menschheit. We have gone our own Wir way. Sind unseren eigenen Weg gegangen. So here is the first root that will always have a rotten fruit. Also das ist die erste Wurzel, die immer eine verdorbene Frucht hervorbringt. Und es gibt keine Ausnahmen. It's like the center root of every other bad root. Es ist wie diese Hauptwurzel von allen anderen schlechten Wurzeln. It's the root of I. Es ist die Wurzel des Ichs. I want this, I that, my ministry, my success, my fruit, my money, me. Ich möchte dies, ich möchte das, mein Dienst, mein Erfolg, mein Geld, ich, meiner, mir, mich. What happens if you put your root in yourself? Was passiert, wenn du deine Wurzel in dir selbst hast? The fruit will always be emptiness. Als Frucht wird immer Leere hervorkommen. Centered people are the most empty people that I've ever met. Egozentrische Menschen sind die Menschen mit der größten inneren Leere, die ich je getroffen habe. Ich bin fast 60. Closer to 60 than I'm to 59 actually. Näher bei 60 als bei 59. And I've never met a happy, fulfilled, self-centered person. Never. Und ich habe niemals einen glücklichen, erfüllten, egozentrischen Menschen Because getroffen. That cannot happen. Denn so etwas gibt es gar nicht. Of all the other evils. Denn das ist die Wurzel von allem Bösen. Warum? Because you're putting the root in yourself. The fruit can only be emptiness. Du hast die Wurzel in dich selbst gelegt und die Frucht davon kann nur Leere sein. So if you put the root in yourself, you know what's going to happen? Also wenn du die Wurzel in dir selbst hast, weißt du, was passieren wird? At the end of the day, you are left alone, just you and yourself. Am Ende des Tages wirst du alleine sein, nur du mit dir selbst. Completely empty. Und du wirst komplett leer sein. So that's the wrong root. Also das ist die falsche Wurzel. Have to bring this root to the cross. Du musst diese Wurzel ans Kreuz bringen. You've not been created to live for yourself. Du wurdest nicht erschaffen, um für dich selbst You're zu leben. Supposed to be the center of your life. Es ist nicht der Plan, dass du das Zentrum deines Lebens bist. Rooted to I, the fruit will always be an empty, frustrated life. Und wenn du die Wurzeln ins Ich verlegst, wird dein Leben immer leer und frustriert sein. Careful. Pass auf. Because many times that root of the I is closed in a religious cloak. Denn sehr oft ist die Wurzel des Ichs unter einem religiösen Deckmantel versteckt. My ministry. Mein Dienst. My church. Meine Gemeinde. My God-given purpose. Mein gottgegebener Zweck. I don't care how pretty you dress it, it's still an ugly root. Es ist mir egal, wie schön du es verpackst. Es wird immer eine hässliche Wurzel sein. It will always produce a fruit of emptiness. Und es wird immer eine Frucht der Leere zur Folge haben. See you tomorrow. Bis morgen.